Station 1. 2.5. In der Fußball-Bundesliga spielten der Hamburger Sportverein gegen den VfL Wolfsburg 1:3. Der erste FC Kaiserslautern schlägt den ersten FC Köln 2:1. Bayern München gegen Mainz 0:5. Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen 3:2. Hannover 96 gegen Borussia Mönchengladbach 0:0. Hansa Rostock gegen Arminia Bielefeld 3:3. Erster FC Nürnberg gegen Werder Bremen 0:2. Und der Freiburger SC schlägt den VfB Stuttgart 6:1.